Wenn du hinter mir die Brust hast, auf alles hin. Wie verrückt an den Menschen, die noch widerstand, keinen Sinn.